WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir haben uns ja ein bisschen erholen müssen, wegen der Sendung von gestern. Aber nun ist wieder alles gut. Wir sind guter Dinge und ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also heute dann eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Tim. Und Tim ist 17 Jahre alt. Guten Morgen, Tim. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Tim. Weswegen hast du angerufen? Ja, es war nämlich das Thema Schmutz. So war es gestern, und, genau. Ja, und da hatte ich das Thema, weil ich ja meine kranke Freundin liegen muss, weil sie bettlägerig ist. Ich hab nicht verstanden. Du musst deine kranke Freundin, was musst du mit ihr machen? Ich muss sie Der Moment, der ist eine ganz schlechte Leitung. Sag den Satz einfach nochmal. Ich muss immer die Windeln von ihr wechseln. Von deiner kranken Freundin? Ja. Wie alt ist denn deine Freundin? Die ist 19. Die ist 19 Jahre alt. Und was für eine Krankheit hat sie? Die wurde vom Auto angefahren. Circa vor einem halben Jahr und seitdem muss sie eben gepflegt werden vom Bett her aus. Ja, also sie ist vom Auto angefahren worden. Was für eine, wie schwer ist sie denn verletzt worden und welche Folgen hat diese Verletzung? Ja, also sie wurde angefahren, weil der über Rot gefahren ist und die Folge hat die, dass sie von unten, also so halb querschnittsgelähmt ist. Wie lange war sie im Krankenhaus? Sie war ein Vierteljahr, also so 2-3 Monate im Krankenhaus. Und jetzt dann ein Vierteljahr schon zu Hause? Ja. Ja. Und sie ist eine Art Querschnittslähmung, ist das? Ja, so eine Halt. Ja, so dass der Schließmuskel oder die Schließmuskeln auch nicht funktionieren. Genau. Also schwierig funktionieren. Nur zum Hälfte, also die Hälfte, ja. Also praktisch funktioniert die dann gar nicht. Also sie trägt, ja. Sie liegt im Bett und trägt Windeln oder wie? Kann man sich das vorstellen? Ja, genau. Windeln. Und wenn sie das merkt, also psychisch ist sie gerade voll da. Und wenn sie das dann merkt und ich bin dann da, dann hole ich die Bettpfanne. Moment mal, jetzt müssen wir mal festhalten, du bist 17 Jahre alt, deine Freundin ist 19 Jahre alt. Sie hatte einen schweren Autounfall, ist jetzt teilweise querschnittsgelähmt und muss gepflegt werden. Und das machst du? Ja. Das machst du ganz alleine? Fall. So, tagsüber ist ja die Mutter arbeiten. Und dann mache ich das tagsüber und die Mutter macht das, wenn was nachts ist. Wo wohnt denn deine Freundin? Sag mir nochmal. Wo wohnt denn deine Freundin? Die wohnt auch in Krefeld. Nee, ich meine nicht in welcher Stadt, sondern wohnt deine Freundin noch bei ihrer Mutter oder hat sie eine eigene Wohnung oder wohnt ihr beiden zusammen? Nee, sie wohnt bei ihrer Mutter. Ah ja, das heißt, dass die Mutter und du, ihr teilt euch die Pflegearbeiten? Ja, fast. Also so teilen kann man das praktisch nicht so nennen. Also ich bin fast den ganzen Tag da. Ich bin von früh morgens bis teilweise späten Abend bin ich bei ihr. Ja. Also machst du die meiste Pflegearbeit? Ja, genau. So, jetzt nochmal zu der Frage des Toilettengangs. Also deine Freundin kann das allein nicht halten und das heißt, sie macht dann auch ab und zu mal in die Windel oder unter sich. Und das machst du weg. Ja, genau. Ja, also ich mach das dann weg. Also wenn sie so weit ist, dann muss die aus dem Bett gehen und dann auf diesen Hufstuhl tun. Und dann muss ich das komplette Bett abziehen. Ja. Ja, und dann... Warum musst du das Bett abziehen? Weil wenn das Bett dann voll ist, dann kann sie sich ja nicht nochmal direkt wieder dann genau ins volle Bett reinlegen. Natürlich, natürlich. Sag mal, wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Seit 4 Jahren? Da warst du aber sehr jung, als ihr zusammengekommen seid. Ja, ich war 13. Wow. Ja. Ich bin ganz platt und erstaunt, Tim, dass du so eine Arbeit übernimmst, dass du das willst und dass du das kannst. Ja. Ja, also. Wie kam denn die Entscheidung, dass du mit deinen 17 Jahren so eine anspruchsvolle und schwierige Arbeit dann übernimmst? Ja, ich habe gesagt, das ist eigentlich, weil ich sie liebe auch, ne? Mhm. Und sag ich mal, ich möchte es ja auch nicht so allein dastehen, dass sie jetzt nicht das Gefühl kriegt, es ist keiner mehr für sie da oder so. Das finde ich, ausgesprochen ehrenwert. Aber war das denn, ist das denn nicht für dich oder auch für euch beide am Anfang? Oder anders gefragt, wie hast du das empfunden, dass so etwas zu tun, solche Pflegearbeiten am Anfang? Ja, also ganz am Anfang war ich eigentlich ein bisschen geschockt, wie das... Hat dich das geekelt? Also, ja, auch ein bisschen geekelt schon. Aber das ist mit der Zeit, hat sich gesagt, komm, sag ich, das ist, ob du irgendwann ein Kind pflegen tust oder ob du jetzt so was machst. Ne? Wie ist das denn für deine Freundin? Spricht sie darüber? Wie empfindet sie das, von ihrem Freund quasi dann sauber gemacht werden zu müssen? Ja, sie sagt dann immer, meistens sagt sie manchmal nichts und weil ihr das peinlich ist, unangenehm ist, sage ich, das muss ja nicht peinlich sein, das war ein Unfall und da kann es nicht hören. Mhm. Das ist ja auch nicht so schlimm. Es gibt so viele, die das selber auch machen lassen müssen. Mhm. Ja. Wenn du sagst, du bist den ganzen Tag fast bei ihr, das heißt, du hast gar kein Alltagsleben für dich? Nee, in letzter Zeit nicht. Hast du denn keine, also vor dem Unfall, bis zu dem Unfall, was hast denn du da gemacht? Da hatte ich noch Schule gehabt. Und hast du denn deinen Schulabschluss dann noch geschafft? Ja, den habe ich noch geschafft. Also ich habe den gerade so noch geschafft mit einer Zwischenprüfung. Ja, und was für einen Schulabschluss hast du jetzt? Ich habe eine Hauptschulklasse 10. Ja. Und wie regelt ihr das finanziell? Von was lebst du im Moment? Also ich lebe noch gerade zur Zeit vom Amt, weil ich mich noch schulisch jetzt irgendwann weiterbilden will. Mhm. Ja, und es läuft ja noch die Klage gegen den Autofahrer, der sie angefahren hat. Ja. Und wenn das durch ist, dann muss er, wenn er verurteilt wird, muss er Schmerzensgeld bezahlen. Mhm. Von dem Schmerzensgeld wird auch so eine Halbzeitpflege kommen und dann meine Freundin auch noch verpflegen von morgens bis nachmittags, Ja, das heißt, deine Pläne sind, das dann eventuell zurückzufahren und dann weiter irgendwie Ausbildung oder weitere Schulbildung zu machen, was auch immer. Ja, genau. Was macht das denn mit eurer, was macht das denn mit eurer Liebe, dass du jetzt, dass das jetzt so ist, wie es ist? Also, das hat sich gar nicht verändert. Also, wir leben uns immer noch gleich. Mhm. Und sie also, sagt manchmal auch, sie denkt auch manchmal, ich liebe sie nicht mehr. Und dann sage ich, doch, natürlich, aber... Ist ja auch eine enorme Belastung für die Beziehung, so eine Situation, glaube ich. Ja, es ist teils auch traurig, wie man das, wie man sowas gucken muss, dass eine eigene Freundin, ja, so zu pflegen und, aber ich sag, an der Liebe hat sich da nichts geändert bei mir. Wie ist das denn? Das Thema muss man ja ansprechen. Was macht das mit eurer Sexualität? Findet die, kann die überhaupt noch stattfinden im Moment? Nee, im Moment gar nicht. Das funktioniert nicht. Nein. Liegt das auch an der Schwere der Erkrankung oder liegt es daran, dass du sagst, ich habe da auch so keine Lust drauf? Nee, das liegt noch an der Erkrankung. Mhm. Sie hat auch keine Lust drauf. Verstehe. Ja. Tim, wie sind denn jetzt eure weiteren Pläne? Ja, wir möchten erstmal, dass die Klage durch ist. Mhm. Und und wenn das dann soweit ist mit Krankengymnastik, Aufbau, dass sie einigermaßen wieder fit ist, auch. Also es gibt eine Hoffnung, dass sich der Zustand schon noch wieder etwas mehr stabilisiert und etwas besser wird. Ja. Die Hoffnung ist da, die ist real gegeben, die ist da. Ja, genau, aber die wird wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Mhm. Aber ihr beiden seid fest entschlossen, zusammen zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Sie wird dann wohl im Rollstuhl bleiben und vielleicht mit dem Rollator ein paar Schritte immer laufen können. Ich muss ja sagen, Tim, ich bin ganz gerührt von dir und von euch. So traurig die Geschichte ist, so eine schöne Geschichte habe ich hier noch nie gehört. Ich höre immer nur, dass die Leute verlassen werden, wenn sie schwer krank werden, wenn sie einen Unfall hatten, dass die Freunde oder Freundinnen dann weg sind nach kurzer Zeit. Du bist nicht nur nicht weg, sondern du pflegst ja auch noch. Das ist eine dolle, ganz dolle Leistung. Mache ich dir ein großes Kompliment, habe ich große Achtung vor, muss ich dir sagen. Ja. Mein lieber Tim, dann wünsche ich deiner Freundin nur das Beste, dass sie sich, soweit es irgend möglich ist, doch wieder stabilisiert und erholt. Und dass eure Liebe keinen Schaden nimmt von all diesen Sachen. Und dass ihr dann zusammenbleiben könnt und eure Liebe auch leben könnt. Das wünsche ich euch von tiefem Herzen. Ja, das ist nett. Schönen Gruß an deine Freundin. Ja, mach ich dann. Tschüss, Tim. Okay. Tschüss. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Das ist sehr beeindruckend. Hier ist Patrick. Patrick ist 28. Guten Morgen, Patrick. Ja, guten Morgen. Hallo, Tommy. Hallo, Patrick. Um was geht's denn bei dir? Ja, geht's darum, meine Spielsucht. Um deine Spielsucht? Ja, genau. Wie lange bist du denn schon spielsüchtig? Ja, seit 2,5 Jahre. Ja. Und, was spielst du? Ich spiele Automaten. Bitte? Spielautomaten. Spielautomaten. Mhm. Genau. Und ja, wirklich darum, ich brauche Hilfe von dir und ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich schmeiße immer Geldautomaten rein. Wie viel Schulden hast du? Ungefähr 7.000. Und was machst du beruflich? Ich bin Maschinenschlosser. Ja. Wie viel Geld? Geht alles Geld drauf, was du im Monat verdienst? Ja, fast. Wie oft bist du in der Spielhalle? Also wenn ich Geld kriege, so 2 Wochen und ein Stück so. Mhm. Mal gewinne ich, mal verliere ich. Bitte? Also mal gewinne ich, mal verliere ich. Ja, so. Das alte Lied. Wie bist du denn damals überhaupt da rangekommen? Ich wollte damals mal ausprobieren. Und nur ja, so, einfach mal ausprobieren. Ja, klar. Ich hab 2 Euro reingeschmissen. Mhm. Und da habe ich dann so alle Köpfe gekriegt, also das Spiel mit Büchern. Ja. Da ich dann so freie Spiele gekriegt, habe so 3.000 Euro rausgeholt. Ja, das ist das Verlockende dann. Ja, genau. Das ist genau. Ja. Bei wem hast du diese 7.000 Euro Schulden? Überall, bei den Banken. Mein Konto ist sogar gefindet worden und so. Oh, war ja. Überall. Ja. Ja, ziemlich krass auf jeden Fall, ziemlich heftig. Hast du zurzeit eine Freundin? Meine Freundin hat mir einen Beschuss gemacht, deswegen. Deswegen? Mhm. Wann? Jetzt ein halbes Jahr. Mhm. Wer weiß denn noch davon? Sonst keiner. Nur die Freundin und du? Ja. Hast du Familie, Eltern? Ja, klar. Okay. Wie ist die Beziehung zu denen? Geht so. Also ich habe Familie jetzt komplett abgebrochen. Du hast es abgebrochen? Ja, weil ich habe dann ganz ein Telefonterror gekriegt und so. Von denen? Ja, klar. Warum? Ja, weiß ich nicht. Meine Mutter hat noch einen Freund kennengelernt. Aber ist eine andere Thematik dann. Ja, genau. Und ja, hat die dann für den entschieden. Mhm. Und dann ist natürlich scheiße. Verstehe. Das heißt, du hängst ziemlich alleine im Moment und einsam, ja, da in der Welt, genau, und hast diese riesen Probleme an der Backe. Mhm. Ja, genau. Gab es denn in diesen zwei, ich meine, du hast die, wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? 2,5 Jahre. Mhm. Du hast die Freundin verloren. Gab es denn da mal irgendwann eine Phase, wo du dich mal versucht hast, da rauszuziehen aus der Spielsucht? Ja, aber schwer. Also im Klartext, du warst noch bei keiner Beratungsstelle, bei keinem Therapeuten? Nee, noch nicht. Und im Klartext heißt das auch, dass du selbst noch nicht richtig durchgegriffen hast bei dir. Genau. Und deswegen brauche ich auch Hilfe von dir. Mhm. Weil ich kann ja, ich sag mal so gesagt, ich habe öfters dann die Sendung gesehen und ich sag mal so gesagt, du hast auch eine Psychologin bei dir, glaube ich, oder so. Mhm. Mit der vielleicht mal sprechen kann. Das kannst du auf jeden Fall gleich gerne machen, Patrick. Mhm. Aber ich sag dir vorab was. Der beste Psychologe der Welt kann dir nicht helfen in der Richtung, wenn du nicht selbst zunächst eine Entscheidung triffst. Ja. Und die Entscheidung muss heißen, ich will da raus. Ohne Wenn und Aber und ganz, ganz klar. Ja. Ich finde, du bist 2,5 Jahre dabei und hast 7.000 Euro Schulden. Das ist eine ganze Menge, aber das ist noch überschaubar. Mhm. Wir reden nicht von 70.000 Euro Schulden. Nicht. Sowas. Aber 7.000 Euro ist auch eine Menge Holz. Ist eine Menge Holz, auf jeden Fall. Aber das ist noch überschaubar und das ist auch in den Griff zu kriegen, wenn du jetzt radikal vorgehst. Radikal vorgehen heißt, wie das im Detail passiert, wird dir gleich mit der Psychologin sagen. Ja. Zu einer Beratungsstelle und in eine Therapie. Radikal reden, Hosen unterlassen. Du stehst Leuten gegenüber, die diese Problematik kennen. Das ist eine Sucht, das ist eine anerkannte Krankheit. Und da kann man auch wirklich helfen. Mhm. Da kann man helfen. Weißt du, ich hab auch von Angst, dass ich Wie bitte? Ich hab von Angst, dass ich von mir runterfalle. Du sprichst mir ein bisschen deutlicher. Du hast Angst? Ja, ich hab... Du hast Angst, dass ich komplett runterfalle, dass ich komplett die Nerven verliere oder so ungefähr. Glaube ich nicht. Es ist viel schlimmer, wenn du nichts machen würdest. Dann musst du Angst haben. Dann hast du wirklich Grund, komplett abzusacken, vielleicht auch deinen Job zu verlieren. Ja, aber jetzt im Moment ist noch ein Zeitpunkt, wo man noch gut die Notbremse ziehen kann. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, klar, natürlich. Also was mal, ich habe mal so gesagt, Entschuldigung, aber mein Vater war genauso spielsüchtig. Mein Vater ist jetzt verstorben, seit ich an Kontakt mehr. Und aber genauso spielsüchtig ich noch ungefähr. Ne? Also der Vater war spielsüchtig und du hast Angst, dass du ähnlich. Ja, genau. Gibt es sonst noch ein Problem mit Alkohol zum Beispiel oder Drogen? Ich hatte früher mal so Drogen genommen, Aber das ist kein... Ich hatte früher mal, also das war so gewesen, ich war im BF-Verein gewesen und ich bin da so mit reingerutscht. Ich habe sogar eine Drogentherapie genommen. Ich hab PEP genommen. Mich interessiert, ob du jetzt was nimmst. Nein, gar nichts. Gar nichts mehr. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Und du trinkst auch kein übermäßig Alkohol im Moment. Nein, abends mal Wochenende oder so. Abends mal. Okay. So, Patrick. Von meiner Seite aus habe ich dir gesagt, was ich hier sagen kann. Ja, du musst es für dich entscheiden. Ja, klar. Und du musst, die Hilfe auch annehmen, die man dir jetzt gibt. Sonst funktioniert das nicht. Ich weiß, mach ich. Aber ich habe eine Frage noch nicht. Kennst du diese Sendung Markus Lanz? Ja. Da war jetzt auch einer da. Und da war ein Fußballspieler und der war genauso spielsüchtig und der hat genauso helfen lassen. Ja. Durch Therapien und so. Und der ist jetzt sofort weggekommen. Ja. Ne? Ja, siehst du, das funktioniert halt. Also, das ist ein gutes Beispiel dann gewesen, ja. So, Patrick, du legst auf und du wirst von Claudia, das ist meine Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Okay? Okay, danke schön, ja. Alles Gute, viel Glück. Danke dir, danke schön. Tschüss. Danke dir, tschüss. 0800-220-50-50, hier ist Alfons und Alfons ist 83. Guten Tag, guten Morgen. Guten Tag, Domian. Hallo Alfons, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Zu Beginn möchte ich doch kurz auf das Gespräch bei dem jungen Mann mit der behinderten Freundin kommen. Ja, zu Tim. Das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich möchte sagen, wenn der auch nur ein Jahr das durchhalten würde, dann geht seine Entwicklung schief. Meinst du? Ja. Warum? Ein junger Mann in dem Alter, der entwickelt sich noch, aber in Richtung Leben. Mhm. Und da entsteht bei ihm jetzt in der Situation Stillstand. Entwicklung findet nicht statt. Ja, vielleicht ist es eine andere Art von Entwicklung, die... Gut, eine Entwicklung, die ihn aber nicht lebenstüchtig macht. Was wäre denn dein Rat an ihn? Langsam das Verhältnis lösen, in beiderseitigen, vernünftigen Entscheidungen. Das wird Tim wahrscheinlich, so wie ich ihn gerade kennengelernt habe, Er wird es nicht tun. Nein. Nehmen wir es einfach mal so als Ratschlag eines erfahrenen Mannes von dir an. Aber du hast wahrscheinlich wegen eines anderen Themas angerufen, Alfred. Ja, das habe ich. Und zwar, ich war das gestrige Thema und der letzte, mit dem du gesprochen hast, da warst du ja, da bist du ja vom Hocker gefallen, weil die Frau sagte, ihr Mann wäscht sich nicht und macht keine Körperpflege. Genau. Und das schon über viele Jahre. 25 Jahre oder so. 25 ja. Jahre. So, bei mir ist das ähnlich. Ich habe zu deinem Mitarbeiter gesagt, 20 Jahre, aber ich habe mal nachgerechnet, es sind 17 Jahre. Ich habe also vor 17 Jahren aufgehört, mich, wie man das bis daher gewohnt war, der auch erzogen war, morgens zu waschen. Ach, aber dann musst du, stinkst du denn nicht? Riechst du das selbst? Nein. Nein? Nein. Aber das ist doch normal, dass man dann stinkt, oder? Nein, das kommt auf den jeweiligen, Körper an, auf die Reaktion des Körpers. Sagen wir mal so, du bist schon so dran gewöhnt, deswegen riechst du das gar nicht. Ich lebe zwar alleine, aber ich habe doch immer wieder Umgebung, mit denen ich so bin, dass die, wenn ich stinken würde, mir das sagen. Also du... Und ich kontrolliere mich selber auch. Und ich habe 5 Kinder, gut, die sind alle schon lange weg, aber ich habe eine Tochter, die ist ganz in der Nähe, die besucht mich ein paar Mal die Woche und die ist die einzige von meinen Kindern und überhaupt der einzige, die das weiß. Und mit der spreche ich darüber und die sagt mir, wenn da was nicht stimmt. Also, du wäschst dich überhaupt nicht. Ich muss es mal noch nicht klären. Also, in dem Bereich, da wasche ich. Ach so, na gut, da bin ich ja schon mal beruhigt. So, die Haare und so weiter wasche ich. Na gut, dann ist ja schon mal ganz gut. Was? Die Füße wasche ich. Na dann ist doch alles im grünen Bereich. Was wäschst du denn da so, nicht? Aber das Übrige wird nur abgerubbelt. Gut, also so der Bauch, der Rücken, die Beine, die Arme und so etwas. Ja, unter die Dusche gehe ich auch nur 3-mal im Jahr. Ja, ja gut, aber ich glaube so gestern, was die Anruferin gestern erzählt hat, so weit wäscht der sich nicht, der Mann von gestern. Der macht gar nichts. Du machst ja doch eine ganze Menge dann. Ja, das und aber ich putze selbstverständlich auch die Zähne. Und du sprachst gestern vom Mundgeruch. Ja. Da habe ich ein Mittel, was man in der Drogerie kaufen kann, was man morgens in Wasser schüttet und damit gurgelt. Ja. Das wird auch genommen. Und dann ist die Sache klar. Ja. Jetzt wollen wir mal dazu, wie kam ich dazu? Und zwar der Körper, die Haut, das ist ein wichtiges Organ. Ja. Und die Haut bildet ständig eine Schutzschicht aus. Ja, ja. Und durch die moderne Pflege mit einer Alkalie und mit diesem, was man dann da drüber kaufen kann, wo was mit Chemikalien ja. zubereitet wird, wird die Schutzschicht jeweils runtergeputzt. Dann musst du ja eine Haut wie ein junger Gott haben. Ich habe eine Haut. Oder sagen wir mal auch das, was man von meiner Haut sieht, dass jeder sagt, was, 83 Jahre kann ich sein. Ja. Sie sehen auch so jung aus. Aber da hast du völlig recht, Alfons, völlig recht. Dieses ständige und immer Duschen ist, was wir so in unserer westlichen Zivilisation haben, das ist für die Haut überhaupt nicht gut. Und ja. ich finde das gar nicht, ich finde das sehr klug, wie du das machst. Du wäschst dich an den wichtigsten Stellen. Und ja. den Rest, den rubbelst du so ein bisschen ab und dann ist es auch gut. Und dann stinkt ja. man, dann stinkt man wirklich nicht. Das ist mir Nein, einleuchtend. Nicht. Ja, ja. Das tue ich nicht. So, dann, ich kann ja nun 70 Jahre zurückdenken. Ja. Und vor 70, 60 Jahren, das, was man heute alle Orten trifft, Allergien, mhm. kannte man damals. Ja, ja, ja, genau. Das hat. Und zu der Zeit, als der Krieg anfing, da gibt es eine Statistik, es hatten nur 15% des Wohnungsbestandes ein Bad. Ja, ja, ja. ja. Und die anderen 85% hatten kein Bad. Ich kann mich erinnern, als Kind, da wurde nur einmal bei uns gebadet. Das, so kenne ich das auch. Einmal in der Woche nur. Und der Rest ja, war dann auch so ein bisschen... So in einer Zinkwanne. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ja, ja, ja. So. Und da gab es keine Allergien. Ja, ja. Also ich finde das vorbildlich, was du machst. Ja, und ich führe diese Sensibilität, die zu Allergien führt, auf das übermäßige ja. Gebrauch von diesen Waschmitteln. Aber wir halten fest... Du bist ein durchaus reinlicher Mensch. Du machst ja. nur diesen ganzen neuzeitlichen Wahnsinn nicht mit. Nein, mach ich nicht mit. So. Du machst es so, wie früher die Leute das gemacht haben. Ja. Und ja. die entsprechend dann auch in vielen Bereichen noch ja. viel, viel gesünder waren, als wir ja. das heute sind. Ja, es ist auch zu beobachten in vielen Haushalten. Es ist ein so übertriebener Reinigungstendenz, ja. da dürfen keine Kinder mehr geboren werden, die könnten ja Schmutz ja, machen ja, ja. und ich, draußen ich, mit reinbringen. Ich gebe dir völlig da recht. Da darf man sich nicht mehr frei bewegen, man könnte ja irgendwo einen Fußabdruck oder was genau. zu sehen sein. Alfons, ich danke dir sehr für den Anruf ja. und für das, was du gesagt hast. Wie gesagt, das ja. Sollte uns zu denken geben. Ja. Vielen, und vielen Dank. Ich wünsche dich weiterhin gute Arbeit. Dankeschön und dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ade, tschüss. Ja, da hat er recht. Da hat er wirklich recht. Wenn man so, wenn ich so meine alten Tanten, wenn die so erzählen, die hatten ja früher auch keine Dusche oder manche auch natürlich gar kein Badezimmer. Da wurde sich dann irgendwie an den wichtigsten Stellen gewaschen und dann war gut. Und die Menschen haben auch wunderbar gelebt und in der Tat ist es für die Haut viel, viel, viel besser als das ständige Shampoonieren und Einreiben und Eincremen und dann wieder waschen und so weiter. Valentin, 29, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Valentin. Wie oft wäschst du dich denn? Ich? Ja. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag Dusche. Ja, genau. Ja. Valentin, aber wir wollen nicht über dein Duschverhalten reden, sondern du hast ein Thema. Ja, genau. Und das ist zwar, ich habe eine kleine Tochter, eine 7-Jährige. Ja. Und die wohnt mit ihrer Mutter, die ist letztes Jahr weggezogen von Krefeld aus. Ja. Nach Eppstein. Wohin? Eppstein. Wie weit entfernt ist das von dir? In Frankfurt. Ja, also das sind über 600 Kilometer. 300 ungefähr. Kilometer ungefähr? Ja, 600. 600? Von Krefeld ja. nach dahin? Ja. Okay, ja. So weit? Naja, okay. Ja, und ich lebe hier im Moment, ich habe sie ja seit letztes Jahr jeden Tag gesehen, gehabt. Ich habe mit ihr ja eigentlich normalen Tagesablauf erlebt. Ich habe die vom Kindergarten abgeholt und solche Sachen. Und also ihr wart eine richtige Familie? Nein, nein, wir waren nicht mehr zusammen, aber ich war trotzdem jeden Tag, habe sie trotzdem jeden Tag gehabt, meine Tochter. Ich habe damit das Sorgerecht. Hm. Wie lange habt ihr denn überhaupt zusammengelebt als Familie? Als Familie anderthalb Jahre. Dann länger. Trennung und beide in der gleichen Stadt und somit hatte das Kind Zugang zu allen beiden Elternteilen. Ja, genau, so hatte ich immer Kontakt zu der Kleinen, Und ich habe auch ein Drogenproblem. Ein Drogenproblem? Ja, das aber schon seit meinem 13. Lebensjahr. Welche Drogen nimmst du? Im Moment Raurig und Speed. Speed und Rauchen. Ja. Und damit ist ja nicht zu spaßen. Nein, ist es auch nicht. Ich weiß es selber und das ist so mein Problem. Und ich wollte ja auch schon, mir haben auch schon viele Leute geraten, dass ich zum Gericht gehen sollte und mir das einklagen sollte, dass sie jedes zweite Wochenende bei mir ist, aber meine Ex-Freundin, sie hat gesagt, die wird dann vorlegen, dass ich Konsument bin. Mhm. Und solche Sachen. Und ich habe vorher, bevor sie aber hier weggezogen ist, habe ich mit ihr ausgemacht, dass sonst hätte ich ja nicht die Sachen unterschrieben. Mhm. Schule, die neue Schule, die angemeldet worden ist und so. Dass ich die Kleine jedes zweite Wochenende bei mir habe. Das hast du unterschrieben? Oder das hat sie ich musste das ja unterschreiben. Ich habe ja mit das Sorgerecht und die neue Schule, wo die jetzt ist. Also vereinbart ist, dass sie jedes zweite Wochenende nach Krefeld zu dir kommt. Sollte. Das ist aber nicht der Fall. Nein, ist es nicht. Seit wann jetzt schon nicht? Seit letztes Jahr eigentlich. Ja. Die ist einmal, auch wenn ihre Eltern wohnen ja auch hier in Krefeld von meiner Ex-Freundin. Mhm. Und dann, wenn sie mal hier runterkommt, dann ist die Kleine entweder bei ihrer Oma und nicht bei mir. Und solche Sachen macht sie mit mir. Mhm. Und, ja. Wie oft hast du jetzt in diesem Jahr dein Kind gesehen? Viermal. Oh. Und das nur stundenweise. Mhm. Manchmal eine Stunde, manchmal nur zwei Stunden. Und deine Ex-Freundin erpresst dich quasi damit, nach dem Motto, wenn du auf dein Recht bestehst, dann gebe ich bekannt, dass du drogenabhängig bist. Genau. Mhm. Genau, das ist das. Ich meine, hat die Freundin nicht auch zu Recht ein bisschen Sorge, das Kind bei dir zu lassen, wenn du dich dazu knallst? Nein. Das ist noch nie das Problem bei uns, bei mir gewesen, dass wenn die Kleine bei mir ist, sonst hätte ich habe sie auch immer vom Kindergarten abgeholt und so. Mhm. Und die Erzieher fanden immer, dass ich immer korrekt war und mich immer ordentlich verhalten habe. Und die Kleine hat ja auch zu mir eine feste Bindung in der Zeit, in den ganzen 6 Jahren, wo sie hat sie sich... Also du nimmst keine Drogen, während das Kind bei dir ist? Nein, das mache ich, habe ich noch nie gemacht. Mhm. Gut, letztendlich macht das die Sache nicht gravierend besser. Das ist schon ganz gut, natürlich, dass du das nicht tust. Aber du könntest ja deiner Ex-Freundin komplett den Wind aus den Segeln nehmen, wenn du in eine Therapie gehen würdest. Warum machst du das nicht? Ich habe ja schon so oft die Versuche gestartet. Ich war auch schon in Drogenberatungsstellen und so. Aber irgendwie kam immer wieder so ein Rückschlag von entweder von meiner Ex-Freundin oder was weiß ich und hab's da nicht durchgezogen bekommen. Ja gut, das sind jetzt Ausreden. Die beeindrucken mich wenig. Du bist ein Kerl von 27 Jahren. Du hast eine 7-jährige Tochter. Da habe ich schon den Anspruch an dich, dass du so viel Eier in der Hose haben musst, dass du auch schaffst, so eine Therapie durchzuziehen. Egal, was dazwischen kommt. Eigentlich schon, ich weiß. Ja, eigentlich schon. Für dich und für dein Kind. Dann kann die dir nichts mehr wollen, wenn du das vorlegst und sagst, nein, ich hab das und das gemacht und ich bin sauber, ich bin clean. Ja. Das Problem ist, bitte? Nee, bitte erzähl. Ja, ich bin ja schon, ich wurde ja mit 13 rausgeschmissen und keine Ahnung. Wurde ich, und da fing das ja eigentlich schon an. Mhm. Und wie viel konsumierst du denn so, sagen wir mal? Tagtäglich. Tagtäglich. Ja, du kiffst jeden Tag und ziehst ja auch jeden Tag irgendwie Speed rein. Ja. Das ist schon heftig, Valentin. Ja. Wie viel Gramm Speed pro Tag? Eins. Trotzdem, wenn man manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wie finanzierst du das? Ja, eigentlich gar nicht. Ich habe viele Freunde oder Kollegen, die das aufnehmen und ja. Du schnaufst dich so durch. Genau. Was machst du beruflich? Im Moment gar nichts. Hast du? Ich stehe beim Arbeitsamt durch diesen Drogen, durch die Drogensachen unvermittelbar. Deine. Ach so, die wissen Bescheid. Genau, ich wurde auch das Gericht weiß Bescheid. Ich wurde ja dieses Jahr verurteilt. Weswegen? Wegen WTM. Ah ja. Wie, hat man dich erwischt dabei? Oder wie? Ja, ne, ja, genau, Kontrolle. Ja. Wo bist du kontrolliert worden? Auf der Straße, abends, nachts. Und da hattest du was dabei, oder wie? Ja, genau. Mhm. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich war gerade ein Landschaftsgärtner. Hast du die Ausbildung abgeschlossen? Nee, das war ein Mannbetrieb. Der, wo ich gearbeitet habe, der war kein Meister, er konnte mich nicht ausbilden. Mhm. Also war ich nur Gehilfe. Und dann habe ich eine Straftat in den Zeitraum begangen und dadurch habe ich auch diese Arbeit verloren, genau. Es wird ja immer schöner. Was für eine Straftat? Versuchten Totschlag. Bitte was? Ja. Nee, ich habe es nicht verstanden. Versuchten Totschlag. Versuchten Totschlag? Ja. Was war denn da los? Ja, das war nicht durch meine Ex-Freundin davor. Meine Ex-Freundin, die hat einen neuen kennengelernt, der arbeitete beim Sicherheitsdienst. Und ich war in der Diskothek und sie war auch da und ich hatte zu viel getrunken gehabt und ich hatte ein Messer dabei und wir hatten uns gegenseitig beleidigt, weil er auf dem Weg nach Hause und dann hat er auf mich gewartet. Mhm. Irgendwie hat Messer gezuckt und dann habe ich ihn irgendwie dabei schwerst verletzt. Schwerst verletzt? Ja. Ist der Mann wieder gesund geworden? Ja, zum Glück. Ja. Was hast du dafür bekommen? Bewährung. Bewährung. Bewährung. Mensch, Valentin, da sind aber viele Baustellen in deinem Leben. Ja, das ist das. Und aber das sind alles Baustellen, die du selbst bereinigen könntest, wenn du willst. Ja. Und erst dann kannst du jammern wegen deiner Tochter. Im Moment hast du gar kein Recht zu jammern. Bring mal dein Leben erstmal in Ordnung. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, all das weiß deine Ex-Freundin ja auch, was für eine Vergangenheit du hast. Ja, genau. Und vielleicht ist sie deshalb auch in gewisser Weise gebremst. Nee, das ist das Problem nicht. Das ist nicht das Problem. Das ist das Problem nicht, weil sie weiß ja, wenn die Kleine bei mir ist oder sonst irgendwas, dann. Ja, warum gibt sie dir denn die Kleine nicht? Ja, sie sagt, wegen der neue Freund von ihr, der hat ein Auto und die Tochter von dem wohnt auch hier in der Nähe. Eigentlich sollten wir das so machen, dass er direkt die Kleine dann auch mit hierhin bringt zu mir. Mhm. Aber irgendwie hält die sich an den ganzen Absprachen nicht und ja. Ja, aber warum? Warum? Das weiß ich nicht. Mhm. Okay, das ist jetzt auch erst müßig. Mir geht es jetzt erstmal um dich, Valentin. Dass du so die Grundpfeile deines Lebens hinkriegst. Nämlich, dass du aus der Sucht rauskommst. Das aller Wichtigste. Ja. Und das Zweite ist, du bist erst 29 Jahre alt, da kann man ja auch noch einiges machen. Dass du eine Ausbildung noch zu Ende führst. Vielleicht kannst du dir das in gewisser Weise anrechnen lassen, was du da schon gemacht hast, dass du was in der Tasche hast. Ja. Sonst waberst du da immer so hin und her und rum und genau. Und wenn du dann hast du ein klares Gerüst für dein Leben und dann kannst du auch ganz anders deiner Freundin, deiner Ex-Freundin gegenüber auftreten. Ja. Willst du das denn von den Drogen wegkommen? Ja. Willst du es wirklich? Ja, aber dann habe ich immer so hier wie mit meiner kleinen Tochter, wenn ich die manchmal nicht sehe und so, dann falle ich wieder in so ein tiefes Loch. Ja, ich verstehe das ja, aber das musst du dir doch klar machen, dass du es dadurch dann noch schlimmer machst, wenn du dann nur aus Frust dir wieder irgendwas reinziehst. Ja. Das ist ja der alte Teufelskreis auch bei Alkoholikern. Ja, im ersten Moment kann man es verstehen, wenn es einem schlecht geht, dass man sich irgendwie zudröhnen will, aber man muss sich ja dann zwingen auch zu dem nächsten Gedanken. Der nächste Gedanke heißt, das macht's nur noch viel schlimmer. Das, die Gedanken habe ich ja immer. Mhm. Dass dadurch ja nicht besser wird. Mhm, genau. Ich habe auch schon mehrmals Therapie versucht anzufangen und aber dann kommt man hier, bei uns ist das so, da kommt man auf so eine Warteliste. Mhm. Da muss man sich jede Woche zweimal wöchentlich da melden und manchmal habe ich entweder das Geld nicht dafür gehabt, um da anzurufen und umso weiter rutscht man dann wieder zurück auf zum Ende der Liste. Mhm. Ja, also es ist eine Frage deiner Disziplin. Ne? Ja. Also wenn du das wirklich willst, dann wirst du das auch schaffen, auf dieser Liste zu bleiben und die Therapie zu kriegen. Ja. So, jetzt ruf dich meine Psychologin nochmal an, Valentin, die Claudia. Ja. vielleicht mit dem einen oder anderen wichtigen Rat noch für dich. Und dann musst du dein Leben anfassen. Du hast dein Leben verdattelt bisher, wie du mir das gerade alles beschrieben hast. Habe ich auch, das stimmt. Mensch, das sind 10 tolle Jahre von 20 bis 30, du wirst jetzt bald 30, die du eigentlich in der Pfeife rauchen kannst bei dir. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht über die Vergangenheit jammern. Wir wollen es nur feststellen. Und daraufhin können wir sagen, jetzt machen wir es anders. Du kannst es sagen, jetzt machst du es anders. Das nächste Jahrzehnt muss besser werden, Valentin. Ja. Ne? Ja. So, jetzt legst du bitte auf und die Claudia ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. 1.40 Uhr haben wir, ihr Lieben. Und hier ist Peter und Peter ist 54. Guten Morgen, Peter. Hallo, Peter. Domian. Ja, ich höre. Bin ich auf Sendung hier oder wie? Ja, ich bin's und du bist auf Sendung. Hallo, Peter. So, über was reden wir beide? Ja, also ich habe hier Probleme mit der Ehe, gell? Du hast Probleme mit der Ehe? Ja, das ist richtig hier. Seit Allerheiligen, da haben wir schon der Bettany trennt, gell? Ja. Was sind das für Probleme, die ihr habt? Also, ich erkläre es dir kurz. Ja. Es geht um Allerheiligen, da kommen die ganzen Verwandten zu uns, das ist alte Tradition in der Eifel und dann essen wir ja auch davor ein bisschen Schnittchen, bevor wir auf die Gräbersehung gehen, weißt du? Mhm. Ja, und meine Frau, die Ingrid, die hat dieses Jahr die Schnittchen nicht gut gemacht. Da ist sie, die Schnittchen, die waren nicht gut. Und da hatte Tante Margret gesagt, wie kannst du denn sowas machen? Da ist das, da haben wir hier den Zirkus gehabt. Da ist das alles am heiligen Feiertag, ist das eskaliert hier. Und seitdem haben wir Stress. Ja, aber, Moment, du hast deine Frau doch nicht kritisiert. Ja, aber ich habe das Schnittchen auch probiert. Ich habe hier noch mit meinem Freund Hermann noch was gesprochen. Gell, der war auch bei uns zu Besuch. Und da habe ich auch noch kein Schnittchen jetzt. Und da habe ich auch das Schnittchen jetzt. Und da gab es den Zirkus da. Und ich habe gesagt, Ingrid, mach die Schnittchen gut. Wie du das immer machst. Mit Eier und Görbchen und so weiter. Du kennst es ja auch, wie man Schnittchen macht, gell? Ist das nicht ein bisschen albern, wegen irgendwelcher Schnittchen in einer Ehekrise zu kommen? Ja, deswegen rufe ich dich hier an. Weil ich habe gehört, du bist ein guter Mensch, der mir da gute Ratschläge geben kann. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Seit 30 Jahren sind wir schon bei Mann und Frau. Seit 30 Jahren. So, und jetzt gab es da irgendein Theater wegen dieser... Gab ja immer schon ein bisschen Theater, weißt du. Meine Frau ist sehr korpulent, ein bisschen übergewichtig und da läuft es halt nicht mehr in der Ehe. Wir haben leider keine Kinder, wir versuchen es immer wieder, aber es klappt halt nicht. Mhm. Und das kriselt natürlich auch an unserer Ehe, weißt du. Also dieses Problem ist dann schon länger so in der Luft. Ja, aber das mit dem Schnittchen da, das klingt vielleicht blöd, du magst dich vielleicht bekloppt haben, aber... Es ist halt jetzt so gekommen, seit Allerheiligen da, am hochheiligen Feiertag. Da haben wir auch direkt im Betten, haben wir gesagt, jetzt schlaf mal getrennt, da hast du auf deine Ruhe, da hat immer geschimpft, da ist so laut schnarchen, da konntest du nicht schlafen und was weiß ich alles, ja. Gell? Ich gehe mir davon aus, wenn Allerheiligen so wichtig für euch ist, dass ihr streng gläubige Katholiken seid. Ja, wir sind katholisch, wir kommen aus der Eifel, gell? Ja, natürlich, okay. Jetzt aber nochmal zu den Schnittchen. Wieso hast du dich denn mit deinen, das habe ich nicht kapiert, wieso hast du dich mit deiner Frau über die Schnittchen gestritten? Ja, also Tante Margret, das habe ich ja schon gesagt. So, ja. Hat das Schnittchen als erste probiert, hat sie gesagt, sie sind es so wie jedes Jahr. Und das ist ja eine Tradition, dass das Schnittchen immer gut sind an dem Feiertag. Ach, okay, so, das war Tante Margret. Tante Margret hat Kritik geübt. Genau, es gibt immer dieselben Schnittchen. Gut, so, und dann? Dieses Jahr waren sie halt nicht mal wie sie immer sind. Da waren sie halt qualitativer, schlechter. Da habe ich mir gedacht, da probiere ich auch eins, um das Tante Margret recht zu geben oder meine Frau zu beschützen. Ja. Und da hatte ich ein Siesta, da habe ich gedacht, das ist es ja nicht wahr. Da haben sie Schnittchen und es geschmeckt. Also die Tante Margret hatte recht. Die Tante Margret hatte recht. Und da hatte man hier den Zirkus, gell? Und da hast du deiner Frau gesagt, pass mal auf, so Schnittchen kannst du uns nicht servieren. So ungefähr, so habe ich sie gesagt. So, und seitdem hängt der Haussegen schief. Ja, da hat die gesagt, da hat kein... Ach, du willst nicht, dass ich für dich, du sagst, ich kann nicht kochen, ich kann doch nicht mal die Schnittchen hier machen, habe ich gesagt, da hast du recht. Aber du hast ja gerade was Entscheidendes gesagt, dass es vorher auch schon irgendwie mehr oder weniger gekriselt hat bei euch. Ja, sicher, ich habe ja schon gesagt, wir wollen immer Kinder haben. Kinder ist ja auch ein biblischer Wunsch. Ja. Die Kinder zu haben, eine große Familie, wie man es in der Eifel hier ja kennt. Ich will ja auch meine Erben haben, gell? Ja gut, aber wie alt ist denn deine Frau? Die Ingrid ist 46 Jahre alt. Ja, dann ist ja die Zeit mit Kinderkriegen dann auch vorbei. Naja, das weiß man nicht. Es gibt ja auch Frauen, die ein bisschen älter sind. Ja, okay. Das ist aber dann, da hast du wahrscheinlich recht, das ist wahrscheinlich schon, da waren sie in der Grundschule, da kommt ja dann auch mal, gell? Wie lange habt ihr jetzt keinen Sex mehr gehabt? Wie bitte? Wie lange ihr nicht mehr miteinander geschlafen habt? Ach, der sexuelle Verkehr. Ja, das ist halt eben auch schon auf Eis gelegt. Ja, wie lange schon? Ja, seit Allerheiligen. Ach so, ich dachte vorher auch schon. Naja, da haben wir halt ab und zu mal versucht, alle 4 Wochen oder wie soll ich das sagen? Ja, das ist halt unterschiedlich gewesen, wie man halt Lust hat. Du kennst es ja auch nicht, da. Wie sind denn deine Gefühle zu deiner Frau, Peter? Ja, also meine Gefühle, wir sind ja durch das heilige Band der Ehe hier ein. Das ist ja klar. Ja. Wir sind katholisch geheiratet versus Day. Ja. Also im Rücken zum Volk schön, wie früher halt schön Tradition war. Mhm. Und da haben wir gedacht, das hält. Jetzt haben wir hier eine Krise, aber ich will sie auch nicht verlassen, sonst sind wir hier in der Gespött in der Nachbarschaft. Das macht man hier nicht. Ja, aber du hast mir jetzt noch nicht geantwortet, was für Gefühle du für deine Frau noch hast. Ja, Entschuldigung. Ja, ich liebe meine Frau, weil Gott mir hat sie mir ja auch irgendwie gegeben, an der Seite gestellt, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren tut man nicht einfach irgendwie wegschmeißen hier, irgend sowas, weißt du? Ja, man schmeißt es nicht einfach so weg, da hast du recht, da gebe ich dir völlig recht. Und man muss sich auch lange, glaube ich, bemühen, um etwas zu retten. Aber ich glaube auch, dass es irgendwann mal einen Punkt gibt, auch in 30- oder 40-jährigen Ehen, wo man auch so ehrlich sein muss und sagt, das geht nicht mehr. Und das finde ich auch nicht schlimm und ich finde das auch keine Sünde. Ja, das findest du nicht eine Sünde, aber hier unsere Kirche, das sagt was anderes. Na, für mich ist nicht interessant, was eure Kirche sagt, sondern was du sagst. Würdest du es denn als Sünde auffassen, wenn du deine Frau verlassen würdest, nur mal so angenommen? Das ist ja eine schwere theologische Frage, die du mir jetzt gestellt hast. Ja, aber auch eine ganz persönliche Frage. Also ich würde es als Sünde annehmen, weil der liebe Gott hat mir die Frau gegeben, bis der Tod mich scheidet von ihr. Gut. Da kann ich das jetzt einfach verlassen. Okay, dann ist das eine Sache, die muss man so akzeptieren, wenn du das so siehst. Das Herz zerreißen. Damals zur Hochzeit, der war so schön, versus Day, das gab es im ganzen Dorf lange nicht mehr. Auf der schönen, auf lateinischer Sprache, gell? Peter, dann müsst ihr beiden aber so ehrlich sein und sagen, im Moment haben wir Probleme, es funktioniert nicht mehr. Es fing mit diesen albernen Schnittchen an, aber wahrscheinlich stecken da auch noch andere Sachen hinter. Dann, also hältst du mich jetzt wahrscheinlich für völlig... Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur das ein bisschen nur ausholen. Da müsst ihr so ehrlich sein und sagen, wir haben jetzt Probleme und wir wollen die Probleme aber auch lösen, denn so nebeneinander herleben, das ist es ja nun auch nicht. Wärst du denn und deine Frau, wärt ihr denn bereit, zu einer vielleicht auch katholischen Eheberatung zu gehen? Ja, wir haben doch den Pastor im Haus, im Dorf hier. Ja, hast du den schon mal zur Rate gezogen? Ja, der Pastor, das ist immer so eine Sache. Der Pastor ist ein angesehener Mann im Haus. Der braucht man ja sowas nicht eigentlich, so, weißt du, mit der Sex und alles. Das ist ja einem unangenehm. Okay, dann deshalb sage ich, es gibt ja auch katholische Eheberatungen. Da finden wir in der Eifel für euch auch was. Würdet ihr denn da hingehen? Da muss ich erstmal mit hier meiner Ingrid absprechen. Das ist sehr, sehr schüchtern und sowas, weil sie auch ein bisschen korpulent ist und dann will sie nicht mit jedem über das Intimleben da reden, weißt du. Verstehe ich, Peter, aber das ist die einzige Chance, die ihr habt. Und da muss man sich auch nicht schämen. Das sind Fachleute, die sich eben mit Ehen auskennen und sich jeden Tag damit beschäftigen. Ich würde euch das wirklich raten, weil ihr sonst auf der Stelle tretet. Ja, das ist ja nicht das einzige Problem auch mit den Kindern. Meine Frau, die ich komme hier, ich gehe ja schwer, arbeite den ganzen Tag, ich bin auf dem Bau tätig, gell? Mhm. Und da komme ich nach Hause und da nichts gemacht. Ja, aber genau sowas. Das ist doch nicht die Wahrheit. aber genau sowas bespricht man dann eben auch in der Eheberatung. Ja, ich bringe heute nach Hause, müde gearbeitet, da will ich ein richtiges Stück Fleisch haben, da kommst du mit der Raviolis da vom Aldi. Ja, also ich wiederhole mich, auch genau sowas bespricht man in der Eheberatung. Peter, ja, gut, wir rufen dich jetzt nochmal an und geben dir mal so ein paar Adressen an die Hand. Und dann musst du das mit deiner Frau Ingrid besprechen, ob ihr das wollt. Ich kann euch das nur raten. Ich habe sonst so keine Idee, wie man euch helfen könnte. Ich bitte dich aufzuregen, du wirst von Claudia, meiner Psychologin, die im Hintergrund arbeitet, angerufen. Und alle Tipps bekommst du dann von ihr. Was, eine Psychologin? Aber ich liege doch nicht auf dem Sofa. Nee. Komm, jetzt lass dir mal die Sachen an die Hand geben und dann kriegst nur ein paar Informationen, schreib dir das auf und dann musst du es für dich entscheiden. Ich verstehe dich schon, alles klar. Ich tue jetzt mal die Leitung frei machen. Genau, so machen wir es, Peter. Alles Gute wünsche ich euch. Ich danke dir herzlich. Alles Gute dir. Ciao. Peter aus der Eifel. Sabina ist 51. Guten Morgen, Sabina. Hallo, 49. Oh, entschuldige, eine alte Frau habe ich aus dir gemacht. Sabina, die junge Sabina, 49. Ja. So, liebe Sabina, über was sprechen wir? Beziehung ohne Sex. Hast du eine Beziehung ohne Sex? Nein, ich möchte gerne eine. Ich würde mir meine nächste Beziehung ohne Sex vorstellen. Warum? Würde. Ja, das ist es. Diese Fragen, wenn man das nur mal leicht irgendwie anklingen lässt, warum, du bist ja noch so jung, dann kriegt man immer automatisch das Gefühl, mit dir stimmt irgendwas nicht. Nee, will ich dir gar nicht vermitteln. Ich will nur einfach wissen, warum. Ganz sachlich, warum? Ja, ganz warum. Also ich finde, mittlerweile kann ich nur für mich sprechen, da wird viel zu viel, es wird viel zu überbewertet. Viel zu viel Gedöns rumgemacht. Ja, genau. Also ich finde für mich, ich lege mittlerweile mehr Bedeutung auf andere Sachen, die mir wichtig sind. Zum Beispiel? Und natürlich keine Beziehung wie Bruder und Schwester sein, sondern schon eine innige Beziehung. Also Zärtlichkeiten, ja? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das gehört ja dazu. Körperkontakt, Kuscheln und sowas. Ja, aber, alles, ja? Aber kein Sex, keinen richtigen, klassischen Sex. Nee. Warst du lange schon mal verheiratet oder in einer Beziehung? Ja, habe ich bisher auch immer gehabt. Also es hat mich auch nie gestört. Mhm. Habe auch immer Spaß dran gehabt, aber jetzt... Und seit wann merkst du so, dass du da gar nicht mehr so interessiert dran bist? Ich denke mir so 1-2 Jahre, ja. Und ich finde, es wird auch schwierig, denn mit einer Partnersuche, wenn man mal schaut, es gibt für alles gibt's eine Börse, ne? Mhm. Für jedes Handicap. Mhm. Aber da wird irgendwie nicht drüber gesprochen, irgendwie. Mhm. Kannst du dir das so für dich erklären, dass das Interesse da abgenommen hat oder fast weg ist? Was weiß ich, vielleicht liegt es am Alter, ich weiß es nicht. Ja, so alt bist du ja nun nicht mit 49. Nee, ja. Manch ja noch mit 70 oder 80, ne? Ja, ja. Hast du für dich alleine auch keine sexuelle Lust mehr? Masturbierst du nicht mehr? Nee. Gar nicht. Also das, ist vorbei. Bei mir ist das irgendwie verschwunden. Also ich kann das durchaus mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe das ausgelebt. Und ich bin jetzt so um die 50 und habe da auf keine Lust mehr. Das kann auch sein, wenn man denn in einer Beziehung ist, dass man das irgendwie vielleicht doch mal wieder möchte. Das möchte ich ja auch nicht ausschließen. Aber du möchtest. Aber ich würde mir irgendwie wünschen. Erstmal nicht. Genau, erstmal nicht und erstmal so ruhig angehen. Also finde ich völlig in Ordnung. Ich würde dir das jetzt niemals einreden wollen. Ha, du musst doch jetzt auch diese Sexualität leben. Viele reagieren so. Ja, Warum stimmt das nicht? Du bist noch so jung. Also ich denke mir, da jetzt im Mann darauf anzusprechen. Na, das ist wirklich die Schwierigkeit jetzt. Hier ist ein Typ zu finden, der genauso tickt wie du. Ja, das ist das Problem. Ja, wo findet man sowas? Wie gesagt, für alles gibt's eine Börse, aber für sowas nicht. Mhm. Und ich meine, und das ist ja schon was in der Beziehung, was irgendwie wichtig ist und was geklärt sein sollte. Ich meine, Hobbys kann man vielleicht ändern, aber ja, man geht ja nicht in eine Beziehung ein und schaut mal und drückt irgendwann damit raus. Ja, nee, das muss geklärt sein, weil das gäbe immer einen Konfliktstoff. Eben, darum ist es halt schwierig. Also man kann ja auch nicht jemanden, den man kennenlernt, am ersten Abend sagen, Kuscheln ja, aber sonst nix. Ja, das kann man auch nicht machen. Hast du denn schon Erfahrungen mit Männern gemacht, denen du das so gesagt hast? Nein. Ich habe mich da nicht getraut. Wie gehst du denn auf Männer pirsch? Gar nicht? Nö, eigentlich nicht. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Naja, die also ich ziehe jetzt nicht durch Kneipen oder suche jetzt gezielt jemanden. Das mache ich nicht. Nee. Ja, so gut. Aber sie schneiden auch nicht in dein Zimmer rein. Nö. Aber beim Einkaufen oder so. Man trifft überall mal Leute. Ja, aber beim Einkaufen einen Mann klar machen, finde ich schwierig. Also kennenlernen tut man sie überall. Also da ist ja nicht so, dass es auch keine Interessenten gibt, aber... Du bist noch vorsichtig, weil du immer Angst hast, die wollen so viel von dir. Nein, da habe ich keine Angst vor. Aber ist ja unangenehm. Ich weiß nicht, wie man denen das zum Beispiel nahebringen soll oder. Indem man das, glaube ich, relativ, wenn am Anfang, wenn sich sowas anbahnt. Indem man das sagt. Ja, man muss das sofort sagen. Man darf gar nicht erst denen in irgendwelche Hoffnungen schüren, indem man das sagt, das ist nicht mein Ding, mein Schwerpunkt. Für mich ist wichtig eine intensive Beziehung, auch Erotik und so, aber keine Sexualität zunächst. Ja. Das muss man sagen. Lass dir da ja, wie macht man das? Ja, indem man es einfach so sagt. Geh da nicht auf jemanden zu und sag, hör mal, du, ich will keinen Sex. Nee, aber ich meine, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und dich ein paar Mal mit dem getroffen hast, dann kann man das doch schon so mal so grundsätzlich sagen. Damit der schon mal vorgewarnt ist. Und dann merkst du ja, ob der weiter... Ja, genau. Ob der Ahnung bedeutet immer was Schlimmes, ne? Ja, also weil ich weiß ja, weil die meisten Kerle anders gestrickt sind. Aber ich glaube... Ja, aber es gibt auch viele, ja, denke ich mir, auch ja, in mit 50 oder so, die ja, das vielleicht auch nicht mehr wollen oder nicht können. Ja, ja, das gibt's mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Du solltest... Bist du im Netz unterwegs? Ja, so ein bisschen, ja. Könntest du doch auch mal ein bisschen in die... Aber da gibt's also nichts, da habe ich schon mal geschaut, da gibt's nichts Spezielles dafür, ne? Könnte ich schwören, dass es das auch gibt. Für sämtliche Krankheiten gibt's da Singlebörsen, aber... Und ich denke mir, also viele, also könnte ich mir vorstellen, viele, die in diesen regulären Singlebörsen da unterwegs sind, ich meine, da sind ja auch viele, die dabei sind, die auch One-Night-Stands oder auf kurze Geschichten sind, ne? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Und also das wäre mir denn zu aufwendig, da jetzt ein Profil reinzustellen und damit mehreren Kontakt aufzunehmen und das dann irgendwann mal anklingen zu lassen. Also das fände ich schon... Ja, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich bin fast sicher, dass man auch für diese Spezialsparte, die du ja jetzt belegst, dass es da auch Publikum gibt. Also gibt's bestimmt. Wo? Ja. guck mal noch ein bisschen intensiver. Was ich dich aber noch zur Sexualität fragen wollte, warst du früher eher ein sehr sexualisierter Mensch? Ja. Ja. Ja. Also nicht eher zurückhaltend? Nee. Ja, dann kann es ja sein, dass du's ich kann sagen, das ist ja ausgelebt, ja. Ja, das ist ausgelebt. Hast du Kinder? Ja. Ja. Mhm. Also bisher hat ja alles gestimmt. Ja. Aber ich habe auch immer Spaß dran gehabt und... Du unterhältst dich ja mit Frauen, mit Freundinnen bestimmt darüber, hast du gerade schon gesagt. Ja, ja. Und erntest du da nur Kopfschütteln? Wenn man das nur leicht anklingen lässt, dann kommen immer, kann ja sein, dass die vielleicht genauso denken, aber vielleicht mag das keiner zugeben, ne? Da kommen dann immer die Fragen, warum denn nicht, du bist doch noch so jung und vielleicht schaut sich auch keiner richtig drüber zu sprechen oder das zuzugeben. Ich glaube, dass der Zeitgeist im Moment sagt, man muss bis 95 muss man Spaß am Sex haben und Sexualität lieben, vital sein und all diese Sachen. Und das ist doch Quatsch. Ja, also ich finde es eine richtige innige Beziehung und wo man sich austauschen kann und auch wirklich viel kuschelt und so. Ja. Finde ich unheimlich wichtig, gerade auch kuscheln und die Körpernähe ist für mich sehr, sehr wichtig, aber und deshalb glaube ich, dass da viele so etwas irritiert reagieren, wenn du sowas sagst. Mhm. Weil das nicht gerade so angesagt ist zurzeit. Aber lass dich da bloß nicht irritieren, Sabine. Das ist völlig in Ordnung, wenn du das so siehst. Das ist nur die Frage einen entsprechenden Partner. Naja, ich kann mir auch kein Schild am Rücken machen. Aber du hast, wie lange bist du denn jetzt schon solo? Knapp 3 Jahre, jetzt 2,5 Jahre, ja. Die Sehnsucht nach einer Nähe und nach einer Innigkeit, die ist dann schon da. Die ist auf jeden Fall da. Also einen Partner wünsche ich mir auf jeden Fall, ja. Also so das Leben ganz alleine, das kannst du dir auch nicht vorstellen. Nee. Also ich denke mir, dafür ist der Mensch auch nicht geboren, um alleine zu bleiben. Es gibt doch, denke ich mal, viele Sachen, die man miteinander teilen sollte, ne? Hast du mehrere Kinder oder ein Kind? Zwei. Ja. Sprichst du mit denen auch über sowas? Ja. Ja. Und was sagen die dazu? Zu deiner Einstellung? Die finden das in Ordnung. Die sehen das zwar anders, aber die finden das in Ordnung. Ja, ja. Wie könnte das Altersspektrum denn sein bei dir mit dem Mann? Von bis... Wie jung darf er sein? Wie alt dürfte er höchstens sein? Ja, so Mitte 40, Ende 50. Also finde ich, ich habe auch schon Männer kennengelernt, die waren Anfang 60. Also die habe ich sehr interessant gefunden. Also ich finde das... Ich habe immer das Pech, wenn mich jemand anspricht, sind die was jünger und so 30, Mitte 30, also das ist ja, mir... Ja, die wollen dann noch. Ja, das ist das Problem. das wäre mir aber zu jung. Ja, das ist dann zu jung. Das ist eine Zumutung für einen 30-Jährigen, wenn du sagst, naja, also nur noch kuscheln sonst. Ja, aber es gibt bestimmt noch 30-Jährige, die ein Problem haben, nicht können. Das gibt es sicher auch, ja. Aber ich glaube, so die Abgeklärtheit in Sachen Sexualität kommt dann vielleicht doch ein bisschen eher, wenn man ein wenig älter wird. Partner, die ich hatte, die waren immer sehr, sehr eifersüchtig gewesen. Da war immer das Thema von wegen, man wird da fremdgehen oder sonst was. Vielleicht steht mir das auch bis oben hin, dass ich das deshalb vielleicht, nicht mehr mag. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, nochmal, lass dich ja nicht irritieren, wenn deine Freundinnen dir da irgendwas anders einreden wollen, und mach dich mal noch ein bisschen schlauer im Netz, ob es da vielleicht doch nicht die eine oder andere... Vielleicht hört auch irgendjemand zu, der mir da einen Tipp geben vielleicht. Kann. Und derjenige meldet sich bei uns und wir melden uns dann wieder bei dir. Genau, der da weiß, wo es da vielleicht was gibt. Genau, das könnte sein. Pfiffig, wie meine Zuhörer sind, bin ich da fast sicher, dass irgendwas kommt. Wir reichen es an dich weiter, Sabine. Ja, wäre ja schön. So, dann sage ich viel Glück und alles Gute. Dankeschön, dir eine gute Nacht. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Christoph Gellert und morgen ist Freitag, die Nacht von Freitag auf Samstag, auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt mailen, domian@rnd.de oder ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer und natürlich auch gerne während der Sendung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, fangen wir hoffentlich pünktlich morgen an und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.